Ich bin allein und ich werd nochmal verrückt. Will nur nen Freund, der mich knuddelt und mich drückt. Komm, ich knuddel, rubbel, wuschel, knuffel, wuschel. Will nicht mehr alleine sein. Komm, ich knuddel, rubbel, wuschel, knuffel, wuschel. Denn das kann ich nicht allein. Und wenn ich träume, dann träum ich nur von dir. Komm, ich knuddel, rubbel, wuschel, knuffel, wuschel. Ich weiß genau, dass es dich da draußen gibt.